So we have a few testimonies tonight. Und heute Abend werden wir noch Zeugnisse hören. Okay. So wie es für Pastor Brandon oben leichter ist, ist es für mich auch leichter. So it's easier for Pastor Brandon to say good evening. It's also for me the same. Weil der Morgengottesdienst ist ja für einen Musiker kurz nach dem Schlafen gehen. Because the morning service is for a musician right after going to bed. Also man muss das sozusagen im Schlaf machen. So you have to do it while you were sleeping. Also was ich vormittag im Schlaf geschafft habe, wäre vielleicht jetzt im Wachzustand. So what happened this morning while I was sleeping, maybe I can do it now awake. Ich möchte euch, nein, Epheser 4, 22 spricht der Paulus von den betrügerischen Begierden. In Ephesians 4:22, Paul speaks about deceitful desires. Und ich möchte euch meine persönlichen Erfahrungen als Musiker damit erzählen. And so I want to share my personal experiences with that. Als junger Musikstudent hatte ich einen Traum. As a young music student, I had a dream. Ich wollte auf großen Bühnen vor vielen Leuten spielen. I wish to play on big stages among many people. Und ich habe viel Zeit und Kraft investiert, um das zu erreichen. So I put in like a lot of effort and to reach it. Und Anfang der 90er Jahre habe ich es dann endlich geschafft. And beginning the 90s, I really made it. Und Höhepunkt und Wendepunkt für mich war Budapest 1996. The paramount of it and also my turning in my career or so was when? 1996 in Budapest. 1996 in Budapest. Also wir haben ein großes Open Air gespielt vor 10.000 Leuten. We had a big Open Air concert before 10.000 of people. Und das war schon eine tolle Erfahrung für den Musiker. And this was a great experience for me. Und ich habe 10 Jahre darauf hingearbeitet, das zu erreichen. And I worked like 10 years just to reach this point. Und dann habe ich es erreicht. And when I reached this point. Und eigentlich war ich nachher enttäuscht. I was so disappointed. Genau, so disappointed. Ja, sehr enttäuscht war ich. I was really disappointed. Like, so viel really Arbeit und dann hat sich nichts verändert. I reached this point, but nothing changed. Ich habe mir beim Billa genauso anstellen müssen wie vorher. It was the same thing. I had to queue up at Billa and I had to wait in the queue. Aber verändert hat sich erst alles, als mich unser Herr Jesus zum Dienst in der Gemeinde berufen hat. But the real change came when the Lord Jesus Christ called me to ministry here in the church. Er hat zu mir gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen und ich habe eine Arbeit für dich. He said, like, I will build my church and I have a work for you in it. Aber er hat sich das ein bisschen anders vorgestellt wie ich. But his thoughts about it and his plans were different than mine. Er hat gesagt, hinauf auf den Altar mit dem Isaac. And he said, like, put your Isaac on the altar. Und ich war aber mehr so wie der Saul in 1. Samuel 15. But I was more like Saul in 1. Samuel 15. Der die Dinge, die ihm wertvoll erschienen sind, für sich behalten wollte. Who tried to keep the things who were valuable to him for himself. Um damit etwas für Gott zu tun. To take them and save them to do something for God with them. Jetzt habe ich so viel investiert, so viel Kraft und Zeit. I thought like I had invested so much time and effort. Und jetzt soll ich das aufgeben? Now I should give it up. Und außerdem irgendwer muss ja diese Rockmusik auch evangelisieren. Die brauchen das. And I thought also like somebody has to evangelize the rock musicians. So like that must be me. Oh. Aber eigentlich habe ich mich nur selber angelogen. But I lied to myself. Weil ich wollte eigentlich nur das behalten, was ich tun wollte. I just wanted to stay with the things I wanted to do. Außerdem habe ich keine einzigen Rockmusiker evangelisiert. And also moreover, I did not evangelize not even one rock musician. Aber der Herr hat immer das Gleiche zu mir gesagt. But the Lord continued to say always the same things to me. Ich werde meine Gemeinde bauen, ich habe eine Arbeit für dich. I will build my church and I have a work for you in it. Hinauf auf den Altar mit dem Isaac. So give your Isaac to the altar. Und ich habe später erkannt, was für ein Segen darin liegt. Later I recognized what kind of blessing is in this process. Und was für ein Privileg es ist, dass der Herr Jesus mich berufen hat in den Dienst. What a privilege it is that the Lord Jesus Christ called me into this ministry. Und ich habe noch immer einen Traum, auf einer großen Bühne zu spielen. And still I have the dream to stand upon a big stage and play. Aber diese Bühne wird im neuen Jerusalem sein. But this stage will be the new Jerusalem in heaven. Und wir werden den Herrn von Angesicht zu Angesicht anbeten. And we will worship the Lord Jesus Christ face to face. Weil der Herr ist nicht ungerecht, unser Werk zu vergessen. But the Lord is not unrighteous to forget our work. Amen. Amen. Thank you. Super. Okay, wie geht's euch? How are you doing? Oder sollte ich sagen, good evening? Ja, schönen Abend. Ich habe dann auch die Chance, um jetzt bei diesem speziellen Praise and Worship Abend etwas zu sagen, und das mache ich gerne. And I also have the opportunity to share a little bit here in this Praise and Worship Service. Und ich habe ein paar Sachen habe ich aufgeschrieben. And so I wrote down some things. Und das lese ich dann vor. And I would like to read them to you. Okay. Gott ist gut. God is very good. Und Gott ist perfekt. God is perfect. Und wir sind Menschen. But we are human beings. Und dann denke ich, aber wenn Gott wirklich gut ist und wirklich da ist. But I think that if God is really good and if he is there. Warum habe ich dann diese Schulden? Why is it that we have this debt? Und wenn Gott wirklich da ist. And if God is really here. Warum sind meine Kinder so? What is the reason for my children being like they are? Und wenn Gott wirklich da ist. And if God is really here. Warum habe ich dann so einen hässlichen Charakter? Why such an ugly character? Ja, genau. I'm sorry. Aber wenn Gott wirklich da ist. If God is really here. Warum bin ich nicht treu? Why am I not faithful? Wenn es wirklich einen Gott gibt. That's really a God. Warum bin ich so ein Egoist? Why am I such an egoist? Aber wenn Gott wirklich da ist. But if God is really here. Warum fühle ich mich so allein? Why am I so lonely? Aber wenn Gott wirklich da ist. But if God is really here. Warum habe ich keinen Freund? What is the reason that I don't have a friend? Oder warum habe ich keine Freundin? What's the reason that I don't have a girlfriend? Aber wenn Gott wirklich da ist. But if God is really here. Warum bin ich nicht verheiratet? Why am I not married? Mit diesen Gedanken kommen wir ab und zu in die Kirche, in die Gemeinde. These are kind of thoughts we bring into church. Das gleiche sagt zu mir ab und zu, wenn ich in die Gemeinde komme. And wenn Gott wirklich da ist. It also happens to me that I come here and I say like, if God is really here. Warum so und so? Why is this? Why is that? What are the reasons for it? Aber es war nicht immer so. But it wasn't always like that. Ich kann mich erinnern, mit 18 habe ich mein Leben gegeben an Gott, an Jesus. I realized when I was 18, I gave my life to Jesus. Und ich war ein Tänzer, ein verrückter Tänzer. And I was a dancer, and I was like an incredible, like crazy dancer. Ja. Und ich habe immer gedacht, okay, wenn man tanzt, gehört man nicht in die Kirche. And I always thought, like, if you dance, you don't belong to a church. You don't go there. Man kann, nein, tanzen gehört nicht in die Kirche. I just thought, like, well, dancing is nothing to be done in the church. Genau. Ich kann mich erinnern, ich bin mit 5, habe ich angefangen zu tanzen. I can remember, like, when I was 5, I started to dance. Okay. Und mit 18 habe ich die Möglichkeit gehabt, um nach Holland zu gehen, zum Studieren. And with 18, I had the opportunity to go to Holland and to study there. Bevor diese Zeit, so 16, 17, durfte ich das erste Mal endlich in eine Disco gehen von meiner Mutter. Before that, I was allowed at an age of 16 or 17 to go in a discotheque the first time. Und mit 14 habe ich das erste Mal über Gott gehört oder wirklich persönlich auf einem Sessel, Jesus lebt. And at an age of 14, I heard the first time about Jesus, like und that he lives and is personal. Genau, und du kannst dein Leben an Jesus geben. And that that you can give your life to Jesus Christ. Und dann habe ich gedacht, okay, das passt nicht. Diese zwei Sachen zusammen, das geht nicht. In eine Disco und tanzen und Gott. And so I thought like, well, this doesn't go together, like dancing and God, like how does it go together? Und ich kann mich noch erinnern, 17 Jahre in eine Disco und habe ich immer gedacht, Gott, es tut mir leid, aber ich muss es tun. Ich muss es tun. And I went in the discotheque with 17 and I said, God, I'm so sorry. I have to do it. I have to do it. I'm so sorry. Genau. Mit 18, but with 18 nach Holland. I went to Holland. Neue Freunde. Ich bin niemand, die ich kannte. I got to know new friends. It was nobody I knew before. Alles was neu. Everything was new to me. Ich habe damals so gedacht, neue Mädels. And I thought like, oh, new girlfriends. Neue Freunde. New alles neu. Friends, like everything new. Genau. Aber in noch gern 3 Monate saß ich in der Kirche. But after 3 months, I just sat in the church. Genau. Gott arbeitet in einer wunderbarlichen Manier. Because God works in a wonderful ways in our lives. Und obwohl ich gedacht habe, so wie der Wolfgang, dass ich nicht tanzen könnte. I thought it was impossible for me to dance, hat Gott mich diese Aufgabe gegeben, um trotzdem noch zu bewegen und tanzen und weiterzugehen mit die Liebe, die ich habe oder die Talent, die er mich gegeben hat. God exactly gave this ministry to me to continue with his gifts and talents and the love and passion he gave me. Genau. Gave to me. Aber das Wichtigste, was ich eigentlich sagen wollte, but the most important thing I would like to share to you, genau, ist, dass wir ehrlich sind mit uns, that mit uns selber. Honest about ourselves. Genau. And with ourselves. Ganz ehrlich, so dass Gott wirklich durch uns arbeiten kann. It would be really honest about ourselves that God can work through us. Und das ist auch so in meinem Leben. And so that's my life. Ich habe mit 18 mein Leben gegeben. With 18 I gave my life. Ganz radikal habe ich mein Leben gegeben an Jesus. So very radical I gave my life to Jesus. Und das war auch eine Zeit in meinem Leben, dass ich gedacht habe, ich will ehrlich sein mit alles, was ich mache. And there was a very time in my life where I said, like, I would like to be honest with everything I do. Ehrlich mit meinen Gefühlen, dass ich wirklich sage, Gott, ich kann nicht damit. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen muss. Honest with my feelings. I bring it before God, so like, I don't know how to deal with it. Und ich glaube, dass Gott das respektiert, oder ich glaube, dass Gott mich lernt, damit umzugehen, dass ich mich wirklich diese Freude weitergibt, dass ich es an euch geben kann. And I think that God honors it and he helps me how to deal with it and how to deal with my feelings and how to bring them to other people. Dieses Talent zum Tanzen und Bewegen. This talent, dancing and movements. Und euch die Freude zu geben. And also like to share my joy. Das kann ich, glaube ich, nur machen, wenn wirklich das Kanal zwischen Gott und ich. This is only possible if there's a real vertical, like a channel between God and me. Wenn diesen Kanal, glaube ich, sauber ist. And this is only possible if this channel is pure. Genau. Und das will ich in mein Leben, dass ich ehrlich bin mit Gott. And this is what I want for my life, that I'm honest with God. So dass ich weitergehen kann, um euch Freude zu geben. That I would be transparent, that I can go on to share his joy with you. Genau. Und das, was ich am Morgen noch gesagt habe. That's also what I shared in the morning. Wenn diesen Kanal nicht sauber ist, if this channel is not pure, dann ist diese Lächeln, die ich auf meinem Gesicht habe, nicht echt. Then the smile on my face is not real. Und darum will ich ehrlich sein mit Gott, mit alles, was ich mache. And that's the very reason I want to be honest and transparent with God in everything I do. So dass ich weitergehen in seinen Service. So I can move on in his service. Thank you. Wow, those are great testimonies. Thank you. Wunderbare Zeugnisse. Vielen Dank. Okay, well, it's really great to have you here tonight. Es ist einfach wunderschön, dass ihr da seid. We'll try to get you out of here in time for the World Cup. Wir werden versuchen, dass wir pünktlich rauskommen, damit wir noch Weltmeisterschaft schauen können. If you can turn with me, please, to John 4. Und vielleicht könnt ihr mit mir zu Johannes Kapitel 4 schlagen. I'm going to read a verse from verse 23. Und da werde ich einen Vers lesen, in Vers 23. And excuse me if I cough, something's coming. Und entschuldigt, wenn ich da ein bisschen mich räuspern muss. All right, Lord, we thank you for the body of Christ. Herr, wir danken dir für den Leib Christi. That we have the opportunity to gather together. Dass wir diese Möglichkeit haben, uns gemeinsam zu versammeln. Share hearts. Und unser Herz einfach mitzuteilen. Share with you. Und es auch mit dir zu teilen. And receive from you. Von dir zu empfangen. That's what life is all about. Und darum geht es ja im Leben. And life is short. Und das Leben ist so kurz. And so we thank you really from the bottom of our hearts for this time. Wir danken dir vom tiefsten unseres Herzens. In Jesus' name, amen. Und wir danken in Jesu Namen. Amen. Okay, so it says in verse 23. Da steht im Vers 23. An hour is coming and now is when the true worshipers shall worship the Father in spirit and truth. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater im Geist und Wahrheit anbeten werden. And this is the part that touched me. Und das ist das, was mich so berührt hat. For such people the Father seeks to be his worshipers. Was jetzt kommt, das hat mich so sehr berührt. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Isn't that beautiful that the Father is seeking worshipers tonight? Ist nicht wunderbar, dass der Vater Leute sucht, die ihn anbeten? And He's always seeking worshipers. Und er sucht immer nach Menschen, die ihn anbeten. Not just worship. Nicht allein aber nur Anbetung, but worshipers. Sondern Anbetende. That means people. Das heißt, er sucht nach den Menschen, that he transforms. Die er verwandeln kann. And I talked about this morning how when the Lord walked on the earth. Und ich habe heute Morgen darüber gesprochen, wie das war, als der Herr hier auf der Erde wandelte. If you look in a map in the back of your Bible. Wenn man da auf eine Karte schaut, vielleicht hinten in der Bibel. He traveled a lot. Er ist sehr viel gereist. And he traveled to seek worshipers. Und er ist gereist, hat diese Wege gemacht, um Leute, die anbeten, zu suchen. And this story is the story about the Samaritan woman. Und diese Geschichte ist diese Geschichte von der samaritischen Frau. And if you know the story, und wenn ihr die Geschichte kennt, and know a little bit about the woman, und ein bisschen über den Hintergrund der Frau wisst, you would wonder, God, how can you possibly make her a worshipper? Dann wird man sich fragen, Gott, wie kannst du aus ihr jemand machen, die dich anbetet? But this is the kind of person the Lord seeks. Aber genau das ist die Art von Person, die der Herr sucht. And he'll go to wherever he has to. He'll go as far as it takes. Und er wird so weit gehen, wie es dazu braucht, um genau diese Person zu erreichen. And we learn, the Lord is teaching us about worship through this woman. Und der Herr lehrt uns durch diese Frau. Wir können von ihr lernen. And he's teaching us about the heart of worship. Und er lehrt uns über das Herz, über den Kern Now, der Anbetung. Maybe you came here and you thought, okay, it's a praise and worship. It's going to be just 2 hours of music. Vielleicht seid ihr hergekommen und habt gedacht, ja, Lobpreis, Anbetung, Musik, Wahnsinn, super, komm ich. And that's an important side of worship is music. Und natürlich ist ein wichtiger Teil der Anbetung die Musik. But worship and praise is our life. Aber Anbetung und Lobpreis sollen unser ganzes Leben sein. Music is not the end. Und it's not an end in itself. Die Musik ist nicht das Ziel für sich genommen. Worshiping God for who he is the end of worship. Gott anzubeten für goal. Der, wer er ist, das ist das letztendliche Ziel. Okay, so, like I said, the Lord picked the most unlikely person. Und der Herr hat eigentlich die unmöglichsten Leute sich auserwählt. To make into a worshipper. Um aus ihnen Anbetende zu machen. This woman, she was a Samaritan. Diese Frau war eine Samariterin. It was not her choice. Das war nicht ihre Entscheidung. But to a Jewish person, aber für eine jüdische Person, Samaritans were somebody that you avoid. So waren doch die Samariter Leute, die die Juden einfach gemieden haben. The Samaritans were a mixed people. Die Samariter, die waren ein Mischlingsvolk. They were Jews. Sie waren Juden. They were a mixture of Jews and Gentiles. Sie waren ja diese Mischung aus Juden und Heiden. And the Jews considered them completely impure. Und die Juden haben sie als völlig unrein betrachtet. They even considered that they would not take part in the resurrection. Und sie haben das sogar für sich so gedacht, dass sie gar keinen Anteil an der Auferstehung haben könnten. Not only that, nicht allein dies. But the Jews considered that their worship was impure. Die Juden haben es für sich auch so gedacht, dass ihre Anbetung, das heißt die der Samariter, nicht rein sei. Because they didn't worship in Jerusalem. Weil sie ja auch nicht in Jerusalem anbeteten. And they didn't consider the Old Testament, all of it, the Word of God. Und weil sie auch das Alte Testament nicht insgesamt als das Wort Gottes anerkannten. That was one thing. Und das war die eine Seite. Another thing was her relationships. Aber ein weiterer Punkt war ihre Beziehung. She failed at relationships. Sie versagte in Beziehungen. She tried. Das heißt, die Samariterin, sie bemühte sich, sie hat es versucht. But you could say, I guess, that she was a failure. Aber man könnte wohl sagen, dass sie ziemlich versagt hatte. And it brought shame in her life and a lot of pain. Und das hat ihr sehr viel Schande eingebracht und sehr viel Schmerz und Schmach. And it made her an outcast. Und hat sie zu jemand gemacht, die aus der Gemeinschaft verwiesen wurde. And this is the person that the Lord goes. He goes very far to go meet. Und genau das ist die Person, wo der Herr einfach weite Wege macht, um genau sie zu treffen. So in John 1, he meets her. Jesus meets her at the well of Jacob. Im John 1? John 4:1, sorry. Also in Johannes 4:1, er trifft sie eben am Brunnen Jakobs. And he's going to ask her this question. Und er stellt ihr diese Frage. And this question is going to teach her about a life of worship. Und diese Frage lehrt sie genau über dieses Leben der Anbetung. Vers 7. Says there came a woman of Samaria to draw water. Da kommt eine Frau aus Samaria, Wasser zu schöpfen. And Jesus said to her, Jesus spricht zu ihr. Give me something to drink. Gib mir zu trinken. Give me something that will satisfy me. Gib mir etwas, was mich befriedigt. I'm hot, I'm tired. Mir ist so heiß und ich bin müde. And I noticed as I read the story. Und ich habe da erkennen können, als ich diese Geschichte da las. You know, they had a conversation. Die hatten ein gemeinsames Gespräch. I noticed that she never gave him that drink. Und wenn ich da so durchgehe, habe ich gesehen, sie hat ihm eigentlich das Wasser nie gegeben. That he asked for. Das Wasser, wonach er ja gebeten hatte. He never she was not able to satisfy. Sie war nicht in der Lage, seinen Wunsch zu erfüllen und ihn damit zu befriedigen. And I think that was the first lesson the Lord was going to show her about worship. Und das war die erste Lektion, die er ihr erteilte über die Anbetung. Is that you have nothing to offer me, actually. Du hast eigentlich gar nichts, was du mir da anbieten könntest. And he was gonna show her life. Und er zeigte ihr praktisch ihr Leben. Now the Lord, it says, they talked around this well. Und es war so, dass sie sich unterhielten und es drehte sich da um diesen Brunnen. It was the well of Jacob. Der Brunnen Jakobs. This well was 100 feet deep. Und dieser Brunnen war etwa 30 Meter tief. You could throw a rock down there and man könnte da einen Stein runterwerfen, da geht so. You wouldn't hear a plop for a long time. Also and man würde lange brauchen, bevor man ihn unten aufkommen hört. The Lord was going to use this well as a picture of her life. Und der Herr hat diese Quelle, diesen Brunnen, als ein Bild für ihr Leben benutzt. Let's look in the well of your life. Schauen wir mal hinein in die Quelle, in den Brunnen deines Lebens. Your capacity. Deine Kapazität. What you have. Das, was du selber hast. And see what you can draw out. Und schauen wir mal, was wir da hervorbringen können. To give me a drink. Auf dass du mir etwas zu trinken geben kannst. And you see in this story, und da kannst du sehen in dieser Geschichte, that the Lord gets her graciously. Und dass der Herr sie da führt und sie ergreift, ganz voll Gnade. To look in the well of her life. Auf dass sie halt in den Brunnen, in die Quelle ihres Lebens hineinschaut. Because he's sending her, he wants her to take something. Denn er wants her to take something. Er möchte, dass sie etwas von ihm nimmt. But she can't see it yet. Aber sie kann das noch nicht sehen. Right? And look how the Lord speaks to her. Und schaut einmal, wie der Herr zu ihr spricht. Verse 10, he says to her, if you only knew the gift of God. In Vers 10 sagt er, wenn du nur die Gabe Gottes kenntest. And who it is who says to you, give me a drink. Und wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken. You would have asked me. So hättest du ihn gebeten. She didn't know the gift. Sie kannte das Geschenk nicht. She didn't know who she was talking to. Sie wusste nicht, zu wem sie da sprach. And so the Lord is getting her to look inside her life, to draw out a need. So bringt der Herr sie dazu, dass sie in ihr Leben hineinschaut, auf dass ihre Not da erkennbar wird. And look at the question he asked her in verse 16. Und schaut mal, welche Frage er ihr stellt in Vers 16. They're just talking. Und sie sprechen, sie unterhalten she sich has so. A lot of questions. Sie hat einige Fragen an ihn. Then all of a sudden he says to her, und plötzlich sagt er zu ihr, go call your husband and tell him to come here with you. Geh hin, rufe deinen Mann und komm hierher. Because it was, how do you say that, impolite for a man or a teacher to talk with a woman alone. Naja, es war ja auch also irgendwie ungezogen nach den damaligen Regeln, wenn ein Rabbi mit einer Frau alleine sprach. But that question, go call your husband. Aber diese Frage, geh und rufe deinen Mann. Vers 17. The woman answered and said, I have no husband. Die Frau antwortete und sprach zu ihm. That question he asked was a shock to her. Ich habe keinen Mann. Und diese Frage war wie ein Schock für sie. It went right down into her. Das ging direkt in sie hinein. Because it was something that was shameful to her. Denn das war etwas, was für sie eine Schmach war. It was something that she tried to hide in her life. Es war etwas, was sie versuchte, in ihrem Leben zu verbergen. And it put her face to face with her life, who she really was. Und das war eine regelrechte Konfrontation mit ihrem Leben, wer sie tatsächlich war. And she says the shortest thing she said in the whole conversation, I have no husband. Let's und leave it at that, right da there. Da kommen die kürzesten Worte, die sie sagt in dieser Unterhaltung, ich habe keinen. But the Lord continues. Aber der Herr fährt fort. Verse 17, he says, you have well said. Und er spricht zu ihr, du hast recht gesprochen. I have no husband. Indem du sagst, ich habe keinen Mann. For you have five husbands. Denn you have had five husbands. Denn fünf Männer hast du gehabt. And the one whom you now have is not your husband. Und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. This you have said truly. Hierin hast du wahr geredet. What a shocker in her life. Was für ein Schock in ihrem Leben. It went straight down. Das ging direkt auf den Punkt. And as we heard Alamunde say, und genauso wie wir den Alamunde haben sprechen hören, all of a sudden, this is like a reality check. Reality is here. Plötzlich ist da die Realität, die geprüft wird. It was painful. Es war schmerzhaft. This is real life. Und das ist wahres Leben. And it brought her to face her. It brought her to face herself. Und das brachte sie dorthin, dass sie sich mit ihre eigene Person mit sich selbst konfrontieren muss. You know what? I think this is what worshiping in spirit and truth is. Und ich glaube, genau das ist es, wenn es darum geht, im Geist und in der Wahrheit anzubeten. The Lord said he's seeking true worshipers. Der Herr sagt, dass er wahrhaftige Anbeter sucht. And they worship in spirit and truth. Und die sind solche, die im Geist und in der Wahrheit anbeten. And this is the principle when we see ourselves how we really are. Und das ist das Prinzip, wenn wir uns selbst so sehen und erkennen, wie wir wirklich sind. When we see the brokenness, wenn wir die Gebrochenheit sehen. When we face things that have been shattered, wenn wir die uns mit den Dingen konfrontieren lassen, die da zerbrochen the sind. The things in the well that are unclean. Und die Dinge da in unserem Brunnen, die unrein sind. And every once in a while, something just bobs up to the surface. Und immer mal wieder kommt irgendetwas von unten. What's that? An die Oberfläche. Wir sagen, oh Gott, was ist das? When we see ourselves how we really are, wenn wir uns dann erkennen, so wie wir wirklich sind, and we come to God with it, und damit zu Gott kommen, we will see God for who he really is. Dann werden wir erkennen, wer Gott, wer er wirklich ist. When we admit who we are, wir geben zu, wer wir sind. Who I am, wer bin ich? It will allow me, wenn ich zugebe, wer ich bin, dann erlaubt es mir, to see who God is. Dann erlaubt es mir zu sehen, wer and Gott ist. When I see who God really is, und wenn ich sehe, wer Gott wirklich ist, I will celebrate him. Dann werde ich ihn feiern. I will praise him. Ich werde ihn preisen. And you know, that's exactly what happened to this woman. Und genau das geschah mit dieser Frau. She said the next verse, she says, Sir, I perceive that you are a prophet. Und die Frau spricht zu ihm, ich sehe, dass du ein Prophet bist. He wasn't finished with her yet there. Und da war er ja mit ihr noch gar nicht fertig. But you see that she's starting to perceive that this is not just an ordinary man. Man kann sehen, wie sie da anfängt zu begreifen, dass das nicht nur einfach ein gewöhnlicher Mensch war. He has something that she needs. Er hat etwas für sie, was sie braucht. And this is the beginning of worshiping in spirit and truth. Und genau da ist der Anfang von diesem Anbeten im Geist und der Wahrheit. Worshiping in spirit is in my inner man. Anbeten im Geist geschieht in meinem inneren Menschen. It's letting God inside. Ich lasse Gott da hinein. And worshiping in truth. Und in der Wahrheit anzubeten bedeutet is being honest with myself. Dass ich einfach ehrlich bin mit mir selbst. And walking in the light of his presence. Und dass ich da wandle im Licht seiner Gegenwart. And I'm telling you, when you walk in his presence, und ich kann euch sagen, wenn ihr in seiner Gegenwart wandelt, you will see yourself how you really are. Dann werdet ihr euch selbst erkennen, wie ihr wirklich seid. Because the light will just, it will reveal every nook and cranny. Denn that is there. Das Licht wird dann alles offenbaren, was da zu sehen gibt. You can't tape them, you can't try to du kannst cover es nicht irgendwie verbergen oder etwas drüber geben. Das geht nicht. But he, it's revealed. Aber es wird offenbar. So that he can heal it. Auf dass er es heilen kann. And I won't worship in my inner man. Und ich werde nicht in meinem inneren Menschen anbeten. Unless there's honesty there. Es sei denn, dass ich dort ehrlich mit ihm umgehe. Honesty with myself. Ehrlich mit mir selbst. And before God. Und auch vor Gott. And I won't be honest with other people. Und ich werde auch nicht ehrlich mit anderen Menschen sein. Unless I'm honest with God. Es sei denn, dass ich ehrlich mit Gott bin. So this is worshiping in spirit and truth. Und genau das ist es, wenn es darum geht, im Geist und in der Wahrheit and anzubeten. It's beautiful that you see that as the Lord reveals who she is. Und es ist so wunderschön, wenn man das sehen kann, wie der Herr offenbart, wer sie ist. The Lord is able to reveal who he is to her. Im selben Moment offenbart er ihr ja, wer er für sie ist. And just blows her socks off. If she was wearing socks or sandals, just blew her sandals off. Also er bläst ihr förmlich die Sandalen weg, sie ist so gesegnet. And I share this morning how Jesus revealed himself to this woman probably more than anybody else in the New Testament. Man kann sagen, und ich habe es heute früh schon gesagt, dass Jesus sich vielleicht ihr geoffenbart hat, wie kaum einer zweiten Person im Neuen Testament. He told her that I am the Messiah. He said, I am, which is from Exodus 3. Er hat gesagt, ich bin. Da geht es darum, dass er der Messias ist, aber auch der Querverweis zum zweiten Buch Mose. The Lord did not do that with everybody. Und das hat der Herr nicht zu jedem getan. And the Lord even told his disciples, keep my identity secret. Denn der Herr hat ja auch seinen Jüngern gesagt, behaltet meine Identität einfach im Geheimen. But I wanted this to be encouraging tonight. Aber ich möchte, dass es eine Ermutigung für uns ist. Worship and praise is not something we just muster up. Anbetung und Lobpreis ist nicht etwas, was wir da selbst aus uns hervorbringen. It will just flow. Das ist einfach ein Fluss, der kommt von just oben. As an effect of something. Als eine Auswirkung von etwas anderem. But the secret is, aber das Geheimnis liegt darin, it starts when I have nothing to offer. Es beginnt genau da, wo ich selbst nichts anbieten kann. I look in the well of my life and ich schaue hinein in den Brunnen meines Lebens. I have nothing to give to God. Und ich habe da nichts, was ich Gott geben könnte. And just real short, turn to Psalm 116:12. Und schlagt einmal hin zum Psalm 116, Vers 12. This is one of my favorite verses. Einer meiner Lieblingsverse. I shared it once at Eba's house for a teenage meeting. Und ich habe das einmal auch so weitergegeben bei Eba zu Hause. Das war ein Treffen der Jugendlichen. David says, "What shall I render to the Lord?" Da sagt David, was soll ich dir geben, Herr? For all his benefits towards me. Für all das Gute, was du mir getan hast. Think of that, all his benefits towards me. Was soll ich all tun, his benefits. Für all die Wohltaten, die du mir angetan hast. And look at how David answers. Und schaut mal, wie der David darauf antwortet. Vers 17 im Deutschen. I shall give. Dir will ich bringen. To the Lord. Dir will ich ein Dankopfer bringen. It doesn't say that. It says, I will take. I confuse you. I have to translate from the English. Okay. Different in German. Actually, it says, I will lift up the cup of salvation. Ich werde den Heilsbecher erheben. And that word lift can also in the Hebrew mean take. Und dieses Wort, was im Hebräischen für erheben steht, kann auch bedeuten, ich ergreife ihn, ich nehme ihn. That is totally opposite to how we are in the natural. Das ist so ein Gegensatz zu dem, wie wir in unserer eigenen Natur sind. It's like David, no, you're supposed to give something. David, weißt du, dass du etwas geben musst? Satisfy the Lord. Nun befriedige doch den Herrn. Of your guilt or whatever. Irgendwie, schau, du hast doch Schuld. David says, no, I'm gonna take. Aber David sagt, nein, ich werde etwas nehmen. The best way to give thanks to the Lord. Das Beste, wie ich Gott Dank geben kann. Which is a heart of worship is just to take. Und das ist der Kern der Anbetung ist, dass ich einfach von ihm nehme. And take. Und das nehme, was er hat. And always take. Und immer das nehme, was and er für mich that hat. Cup, und dieser Kelch is much better than the World Cup. Ist viel besser als der World Cup. We only celebrate the World Cup every 4 years. Und wir feiern alle 4 Jahre den Weltcup. And people go cuckoo. You und see die Leute with werden faces. Völlig verrückt und die malen sich an und alles im Gesicht. But you know what? We have a right to go cuckoo about the Lord's Cup. Aber wir haben da das Recht, wirklich verrückt zu werden. Because, über den Kelch des Herrn. Hey, pray, amen. Yeah. Amen. Because that cup is God's capacity. Denn dieser Kelch, das ist Gottes Kapazität. It's his fullness. Es ist seine Fülle. And that's what the Lord says, you drink from that. Und der Herr sagt, daraus trinke, aus meinem Kelch. In Matthew 22, just to close, did I already say Matthäus that? 22, um abzuschließen. Jesus said, da sagte Jesus, He said, "Render to Caesar what belongs to Caesar." Gib dem Kaiser, was dem Kaiser gebührt. And render to God what is God's. Aber gib Gott, was Gottes ist. And that's what satisfies God. Und das ist das, was Gott, den Herrn, befriedigt. Render to the Lord what is His. Gib dem Herrn, was seins ist. And this is why worship comes from the inner man. Deswegen kommt die Anbetung aus dem inneren Menschen Jesus, heraus. Jesus said he said the wells, the springs will be coming out of you. That's not a direct quote. Der innere Mensch hervorquellen wird, oder aus dem inneren Menschen werden Ströme lebendigen Wassers hervorquellen. Jacob's well was not a spring. It was just like this bubbling, seeping water hole. Der Brunnen vom Jakob, das war einfach so ein Brunnen, und da hat es vielleicht mal ein bisschen was sich drin bewegt, aber nicht viel. The Lord said, when you drink of this cup, aber der Herr sagte, wenn ihr von diesem Kelch trinkt, you can try to, you know, cover it like this. Du kannst versuchen, das dann irgendwie noch abzudecken. It's gonna spring out. Aber nein, es wird daher vorquellen aus dir. And this is the heart of praise. Und das ist das Herz des Lobpreises. Walking in spirit and truth. Dass ich im Geist und in der Wahrheit wandle. And one more thing, and I'm finished, I promise. Einen haben wir noch. She left her water pot behind. Sie ließ ihren Wasserkrug hinter sich. When she really understood who was before her. Als sie wirklich verstand, wer da vor ihr stand. She didn't even think about the water pot anymore. Da hat sie nicht mehr über den Wasserkrug nachgedacht. She left it behind and she was gone in the city. Sie ließ es zurück und schon war sie weg. Up in Dorf. And praise the Lord, this is what worship is all about, is leaving our water pots behind. Und das ist auch, worum es in der Anbetung geht, dass wir unsere eigenen Wasserkrüge, unsere eigenen Kapazitäten einfach zurücklassen. Our capacities. Unsere eigene Kapazitäten. But the Lord has to sit us at the well. Aber der Herr muss mit uns zusammensitzen. And embrace us as we look in. Und uns umarmen, während wir da in den Brunnen unseres eigenen Lebens hineinschauen. But once he says, now that you see, wenn er dann sagt, jetzt, nachdem du das gesehen und erkannt hast, take my cup, nimm meinen Kelch and lift it up, und erhebe ihn. And this is what our life is all about. Und das ist das, worum es in unserem Leben geht. Wolfgang left his water pot behind. Wolfgang hat seinen Wasserkrug zurückgelassen. And what a testimony. Und was für ein Zeugnis hat er? And this is what I think the heart of worship at least is. Und ich glaube, genau das ist das Herz der Anbetung. So let's close. Lass uns abschließen. Lord, we love you tonight. Herr, wir lieben dich heute Abend. We thank you. Und wir danken dir. That we can worship you in freedom. Und dass wir dich anbeten können in Freiheit. We don't have to be guilt-ridden. Wir müssen da nicht von Schuld irgendwie getrieben sein. We don't have to faint. Wir müssen darunter nicht ermatten and be weary und ganz schwach werden. To the point where we can't give you praise. Bis zu dem Punkt, dass wir gar keine Anbetung mehr leisten können. We can walk in the light of your love. Wir können in dem Licht deiner Liebe wandeln. And hand it over. Und können das einfach weitergeben. Knowing that we cannot render anything from ourselves to you. Da wir wissen, dass wir nichts von uns selbst dir hingeben könnten. And just take the cup. Und so kommen wir und ergreifen einfach deinen Kelch. And thank you for taking the cup, the other cup. Und danke, dass du unseren Kelch genommen hast. Of our sins. Den Kelch unserer Sünden. Of everything. Von all den Dingen. The brokenness, everything. Diese Zerbrochenheit. And given us a cup. Danke, dass du uns diesen neuen Kelch gegeben hast. Of mercy, forgiveness. Einen Kelch der Barmherzigkeit und Vergebung. A new life. Ein neues Leben. And we thank you, Lord. Und wir danken dir dafür. In your name. In deinem Namen. Amen. Amen. Okay, thank you very much. Vielen Dank. Amen. Thank you, Brent. Amen. It's interesting that later on in chapter 4 of John that Pastor Brent was reading from. Interessant, später im Kapitel 4, das ist das Kapitel, worüber Pastor Brent gepredigt hat. The disciples come to him because he'd been obviously working very hard, and they said, "Oh, you must be hungry. Let us get you something to eat." Die Jünger, die kommen dann zu ihm und sagen, schau, du musst hungrig sein, also können wir dir was essen geben? And Jesus said, oh, I have food that you know nothing about. Und Jesus antwortet nur und sagt, ich habe eine Speise, von der wisst ihr gar nichts. And you know that the disciples panicked. Man weiß, dass wie die Jünger sich danach sehen. Like. And they said, did someone give him food that we don't know about? Also, hat ihm da etwas jemand was zu essen gegeben? Wir wissen das nicht. And he said, no. Nein, sagte. My food is to do the will of the one who sent me. Meine Speise ist den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat. And to finish the work. Und das Werk zu vollenden. And as we continue to celebrate through the Lord's Supper tonight. Und wenn wir jetzt heute Abend weitermachen und das Abendmahl feiern. We are here to celebrate that finished work. Wir sind hier, um dieses vollbrachte Werk zu feiern. Think about where we would have been without the cross. Denkt darüber nach, wo wären wir ohne das Kreuz? Where would we have been without the empty tomb? Wo wären wir ohne das leere Grab? The Lord's Supper is very interesting. Das Abendmahl ist sehr interessant. On the one hand, it's a memorial service to celebrate, to remember what Christ did on the cross for us. Auf der einen Seite ist es ein Gedächtnis an das, was er für uns getan hat. But on the other side, it's a celebration. Auf der anderen Seite aber ist es eine Feier. A celebration for what we can be because of what he did. Eine Feier, wo es darum geht, was wir sein können wegen dem, was er getan hat. It's very interesting. Sehr interessant. In the beginning of time, am Anfang der Zeit, the snake said to Eve. Da sagt die Schlange zu Eva. He said, "Take, eat." Und sagte die Schlange zu Eva, komm, nimm und iss. Several thousand years later, einige tausend Jahre später, Christ said to his disciples around the last supper, around the last table, sagte Christus zu seinen Jüngern, und sie saßen da beim Abendmahl versammelt, and he said, take, er sagt, nimm und iss. He brought that to completion. Er hat das jetzt zum einem Ende geführt. And you can imagine what it's going to be like when we're at the final celebration, the marriage feast of the Lamb. Und stellt euch vor, wie das sein wird, wenn wir dann bei der absoluten Feier, bei dem Hochzeitsmahl des Lammes zusammensitzen werden. And personally, I'm very much looking forward to that. Und persönlich, ich sehne mich danach schon. Because there we're going to be dancing just like Allemande. Und da werden wir tanzen wie der Allemande. And I can't dance, so that'll be good. Bisher kann er nicht so gut tanzen. But can you imagine the celebration at that time when we're with our groom, we are the bride of Christ, when we are with our groom. Aber könnt ihr euch das vorstellen, wie das sein wird, wenn wir da zusammen mit unserem Bräutigam, mit Jesus Christus sein That's werden? The thing I love about the Lord's Supper. Und das liebe ich so sehr am Abendmahl. This is a time for us to look deep into our hearts. Es ist eine Zeit, wo wir tief in unser Herz hineinschauen. To be open and honest. Wo wir dann offen und ehrlich sind vor dem Herrn. To thank the Lord for all that he's done. Und dann dem Herrn danken für all das, was er getan hat. To remember his death on the cross. Und uns seines Todes am Kreuz erinnern. And to prepare for the second coming. Und dabei aber auch vorbereiten auf sein zweites Kommen. What a great ending to worship tonight. Und was für eine großartige Anbetung.